Macht Ihnen das gar nichts aus? Im Hof ließ einer seiner Männer gerade eine zerschmetterte Katze in einen Müllsack gleiten. Nein. Wir können nicht erwarten, dass alles von Anfang an perfekt funktioniert. Es ist ein Lernprozess. Ich arbeitete hart an bestimmten Aktionen, bestimmten Gesten. Die Küchenzeile zu streifen, meine Begegnung mit der Leberdame. Es war mir einfach danach, es immer und immer wieder zu wiederholen. Hunderte von Mal. Ich zerlegte die Sequenz in ihre Bestandteile und genoss jeden einzelnen. Dann setzte ich sie wieder zusammen und genoss das Ganze. Dann nahm ich sie wieder auseinander. Nas? Ja? Ich hätte gern, dass Sie... Mal sehen. Roger, unser Architekt, hatte mir ein Modell geliefert. Es war fantastisch. Etwa 1 Meter hoch und 1,20 Meter breit. Es zeigte den Hof und das gegenüberliegende Gebäude und sogar den Sportplatz. Es gab auch kleine Figuren. Ich nahm die Leberdame, ließ sie die Treppe hinunter und hinaus in den Hof hüpfen. Ich möchte, dass Sie veranlassen, dass die Leberdame die Treppe runtergeht und den Motorradfreak besucht. Leberdame geht die Treppe runter und besucht den Motorradfreak. 2 Minuten später beobachtete ich sie, wie sie in den Hof geschlurft kam. Ich zog Rogers Modell zum Fenster, sodass ich beides gleichzeitig sehen konnte, das Modell und den Hof. Ich nahm die Motorradfreak-Figur und setzte sie auf eine der Schaukeln. Jetzt möchte ich, dass sich der Motorradfreak auf die Schaukel setzt. Der Motorradfreak sah hoch zu meinem Fenster, stand dann auf und ging zur Schaukel. Er sollte besser darauf knien. Knien? Ja, eher knien als sitzen. Er soll genauso knien, wie er neben seinem Motorrad kniet. Gut, ja. Die Figur war in dieser Position gegossen. Ihre Glieder waren unbeweglich. Und jetzt der Pianist. Er kann aufstehen und zuschauen. Pianist steht auf, vom Klavier aufstehen und zuschauen. Am nächsten Tag stellte ich mein Modell im Wohnzimmer auf den Fußboden. Wieder bewegte ich die Figuren darin hin und her und gab Nas dabei telefonisch Anweisungen. Diesmal allerdings ohne aufzustehen und zuzuschauen. Zu wissen, dass es passierte, genügte mir. Ich schaute im gleichen Winkel darauf wie die Sonne. Mein Blick brach durch das obere Treppenhausfenster und flutete das gemusterte Labyrinth des Bodens, wurde dann langsam, sehr langsam, glasig, unscharf, verdunkelte sich und zog sich zurück. Verschwand, 4 Stunden und 7 Minuten später, aus dem letzten Winkel des Stockwerks. Als ich an einem der folgenden Tage nach Brixton zurückfuhr, entschied ich, einen Umweg zu machen. Auf der Brücke wendeten einige Autos und fuhren zurück in die Richtung, aus der ich gerade kam. Auf der anderen Seite war eine Polizeiabsperrung. Die Zone begann in der Nähe der Telefonzelle, von der aus ich Mark Daubney angerufen hatte. Was ist denn passiert? Ein Zwischenfall. Können Sie jetzt bitte wenden und zur nächsten Kreuzung zurückfahren? Was für eine Art Zwischenfall? Schießerei. Bitte fahren Sie zurück. Wer wurde erschossen? Ein Mann. Sie müssen einen Umweg machen über Camberwell oder Brixton Zentrum. Ein Umweg? Ja, natürlich. Ich bat Nas um Informationen. Danke. Die Details waren vage, aber es schien etwas mit Drogen zu tun zu haben. Ein Schwarzer um die 30. Er war mit dem Fahrrad unterwegs gewesen und 2 andere Schwarze in einem Auto hatten angehalten und auf ihn geschossen. Er war sofort tot. Wissen Sie denn mehr? Noch nicht. Aber ich kann Sie auf dem Laufenden halten, wenn neue Informationen reinkommen. Möchten Sie das? Hallo? Hallo? Ich möchte, dass Sie mir den Ort beschaffen, sobald die Polizei damit fertig ist. Die Kriminaltechnik ist nichts Geringeres als eine Kunstform. Nein, sie steht höher. Ist verfeinerter als irgendeine Kunstform. Warum? Weil sie echt ist. Man nehme nur einen Aspekt. Etwa die Diagramme. Mit ihren Linien, Pfeilen und schraffierten Balken sehen sie aus wie abstrakte Gemälde. Tanzende Formen, grazil und kunstvoll. Dabei sind sie ganz und gar nicht abstrakt. Sie protokollieren Gräueltaten. Jede Linie, jede Zahl, jeder Winkel, schon die Tinte, vibriert vor nahezu unerträglicher Gewalt. Schreit, hier ist etwas geschehen. Ist jemand gestorben?